Diskussion. Erneuerbare Energieträger sind Energien der Zukunft. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Sicherheit der Kraftwerke. Ökologische Belastung. Das gute Gewissen der Verbraucher. Verfügbarkeit und Kosten. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Erneuerbare Energien sind in aller Munde. Sie bilden die Grundlage des Ökostroms, Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Biomasse. Es darf jedoch auch nicht übersehen werden, dass sie noch lange Zeit nur beschränkt verfügbar sein werden. Sie erscheinen mir daher problematisch. Ich denke, sie werden nicht die Energiequellen der Zukunft. Hervorzuheben ist vor allem, dass Solaranlagen kaum den Energiebedarf eines Mehrfamilienhauses decken. Zudem sind Windräder oder Wasserkraftwerke nicht immer gern gesehen. Mich würde sie optisch stören. Ich kann mir kaum vorstellen, in der Nachbarschaft eines Windparks zu leben. Aber bedenken Sie bitte, erneuerbare Energien erschöpfen sich nicht in absehbarem Zeitraum. Zudem belasten sie das Ökosystem der Erde viel weniger als das Verbrennen von Kohle. Der Bau klassischer Wasserwerke ist ökologisch problematisch. Auch für Windkraftwerke sind meist Eingriffe in die Landschaft nötig. Und dies kann auf Dauer zu Umweltschäden führen. Das beste Beispiel hierfür sind Wasserkraftwerke, die eine Gefahr für Fische darstellen. Die Turbinen machen kein tierisches Leben in der betreffenden Region möglich. Windräder können Vögel vertreiben. Von Umweltschutz kann hier also nicht die Rede sein. Es ist für viele Menschen ein angenehmes Gefühl, etwas dazu beizutragen, dass die Umwelt nicht belastet wird. Verbraucher haben ein gutes Gewissen, meinen Sie nicht auch? Gut, dass Sie das ansprechen. Gutes Gewissen ist eine Sache, der Preis eine andere. Der Stromverbraucher muss im Durchschnitt höhere Preise für den Ökostrom zahlen. Windturbinen und Solaranlagen sind teuer in der Anschaffung. Wir haben noch keine effektive Technik, um Ökostrom zu speichern und zu transportieren. Hingegen müsste noch berücksichtigt werden, dass erneuerbare Energien je nach Klimaverhältnissen überall produziert werden können. Erneuerbare Energien stehen nicht in unendlicher Menge zur Verfügung. Die grünen Energien Wind und Sonne sind nicht immer und überall vorhanden. Ein wolkiger Tag oder Windstille verringert sofort die Energiegewinnung an einem Ort. Ich finde die Atomenergie zuverlässiger.